lauten Stadt hab ich es manchmal satt. Immer am selben Ort, es zieht mich fort. Das gleiche Tag ein Tag aus, wie hält man das nur aus? Die Jahre gehen dahin, ich frag mich, wer ich bin. Ich will viel mehr von der Welt sehen. Ich will nicht mehr nur im Kreis mich drehen. Ich will nicht mehr mir selbst im Wege stehen. Ich will viel mehr lernen und verstehen. Auch mal was wagen, nicht immer fragen, was Neues ausprobieren, auch was riskieren. Will an die Ganzen ran, will merken, was ich kann. Wenn ich mich bewege, spür ich, dass ich lebe. Ich will viel mehr von der Welt sehen. Ich will nicht mehr nur im Kreis mich drehen. Ich will nicht mehr mir selbst im Wege stehen. Ich will viel mehr. Ich will fliegen, ohne Höhenangst zu kriegen. Tauchen in der tiefen See, Klaustrophobie ade. Will mit den Sternen spielen, der Sonne Wärme fühlen. Auch mal im Schneesturm frieren, gewinnen und verlieren. Ich will viel mehr von der Welt. Ich will nicht mehr nur im Kreis mich drehen. Ich will nicht mehr mir selbst im Wege stehen. Ich will viel mehr will lernen und verstehen. Will meine Stärken finden und Ängste überwinden, auf hohen Bergen stehen und über Brücken gehen. Aber eins sollst du wissen, ohne dich würde ich was vermissen. Denn bist du dabei, fühle ich mich stark und frei.